Vom 21. bis zum 24. Juni berichteten ausländische Medien über das revolutionäre Wirken von Marschall Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die japanische Kyodo, die Zeitung Liaoning Shinbun, die Zeitung Dagongbao und der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, China, die laotische Nachrichtenagentur, die Internetnachrichtenagentur NK News und die Internet-Homepage Reddit in den USA, die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus Studienkomitees und des Nationalen Juche-Ideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitung meldeten, dass Kim Jong-un die Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk aufgesucht hatte. Mit dieser Nachricht teilte man auf der Internet-Homepage der Pyongyang Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea mit, dass Kim Jong-un die modern rekonstruierte Getreideverarbeitungsfabrik Pyongyang besichtigt hatte.